Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Palästina-Freunde. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute Morgen aufgestanden seid und hier seid. In dieser ersten Diskussionsrunde wird es, wie eben schon gesagt, gehen auf der einen Seite um die Situation der Palästina in Israel selber, speziell um die Beduinen in der Negev-Wüste, aber auch um die Flüchtlingsfrage und in unserem letzten Beitrag um die Perspektive eines gemeinsamen Staates. Ich glaube, gestern hat Ilan Pappe schon auf die historische Dimension des Palästina-Problems hingewiesen. Heute in dieser Struktur kommt ein anderes Problem zum Ausdruck. Das Palästina-Problem ist durch die spezielle Form der Besatzung und der Expansion und der Enteignung durch die zionistische Bewegung aufgeteilt in lauter Teilprobleme. In das Problem der Rechte der Palästiner, die Palästinenser, die in Israel leben, in die spezielle Frage des Gazastreifens, in die Frage der Siedlungspolitik und der Verteidigung des Landes in der Westbank, in die Flüchtlingsfrage. Und ich glaube, dass auch das eine Form der Herrschaftsstrategie ist, den gemeinsamen Kampf der Palästinenser in den verschiedenen Lebenssituationen aufzuspalten in Einzelkämpfe, sodass die Gesamtperspektive aus dem Auge gerät. Aus diesem Grund bin ich froh, dass in diesem Panel verschiedene Aspekte des Problems einerseits betrachtet werden und zusammengefasst werden in einer sozusagen gemeinsamen Utopie, die diese einzelnen Kämpfe in eine gemeinsame Perspektive vereint. Ich möchte hier unsere Redner vorstellen. An meiner Linken sitzt Hanin Nane. Sie ist ausgebildete Rechtsanwältin, hat sich an der SOAS, der Akademie für Oriental and African Studies in London, spezialisiert auf Kolonialrecht. Sie war früher aktiv in dem Adale, in der Organisation Adale, dem Legal Center for Arab Minority Rights, und verteidigt heute Palästinenser, deren Häuser zerstört werden sollen, vor allen Dingen in Jerusalem. Zugleich ist sie Redakteurin in Jedelir. Jedelir ist eine sehr wichtige, auf Englisch und Arabisch erscheinende Internetzeitschrift, in der nicht nur Nachrichten enthalten sind, sondern viele wichtige intellektuelle Debatten in der Transformationsphase der arabischen Welt ausgetragen werden. Rechts von mir sitzt Yoav Bar. Yoav Bar ist Mitglied der Organisation Ibne el-Beled, die Kinder des Landes, einer Organisation, die die Rechte von Palästinensern in Israel verteidigt. Er kommt aus Haifa, hat in Haifa eine Konferenz organisiert, die das Recht der Palästinenser auf Rückkehr gefordert hat und zugleich sich eingesetzt hat für einen gemeinsamen, säkularen, demokratischen Staat in Palästina. Er hat außerdem einen Blog unter dem Titel Free Haifa. Wie der Name schon sagt, er kommt von Haifa. Ich habe vergessen zu sagen, dass Hanin aus dem kleinen palästinensischen Ort Araba in Galiläa, also in Israel, kommt und heute in Jerusalem lebt. Ganz zu meiner Rechten sitzt Rania Mahdi. Rania Mahdi stammt aus Ramallah. Setzt sich ein für Flüchtlinge, ist Mitglied der Organisation Badil, die speziell auch kämpft für das Recht der Palästinenser auf Rückkehr. Sie ist die Beauftragte von Badil beim Zentrum für Menschenrechte der Vereinten Nationen in dem Rat für Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf und vertritt die Interessen von Badil in Europa. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie morgen nach Brüssel fährt, also auch für Badil. Rania selber stammt zwar aus keiner Flüchtlingsfamilie, aber aufgrund ihrer politischen Aktivitäten wird ihr seit 28 Jahren die Rückkehr nach Ramallah, wo ihre gesamte Familie lebt, verweigert. Wir fangen jetzt an. Als erstes wird Hanin zu uns sprechen über den jüdischen Nationalfonds, den Brava-Plan für die Beduinen in der Negev-Wüste und über die Rechte der Palästinenser im siedlerkolonialistischen Staat. Bitte, Hanin.